Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Das Jahr hat für den grünen Chef Robert Habeck mit doppeltem Ärger in den sozialen Netzwerken begonnen. Private Chats mit seiner Familie wurden aus Facebook gestohlen. Und dann sorgt auch noch ein Wahlkampftweet für Spott. Habeck hatte in einem Video gesagt, Zitat, wir versuchen alles zu machen, damit Thüringen ein offenes, freies, liberales, demokratisches Land wird, ein ökologisches Land. Bedeutet das, Thüringen ist kein freies, demokratisches Land? Uff, starker Tobak. Ganz offensichtlich hat sich Habeck da sprachlich vergaloppiert. Der Politiker hat nun reagiert und macht einen radikalen Schritt. Er verzichtet künftig auf Twitter und Facebook. Wie ist dieser Schritt, diese angekündigte Twitter- und Facebook-Askese zu deuten? Darüber möchte ich nun mit Marina Weißband sprechen. Sie war eine prägende Figur in der Piratenpartei. Inzwischen ist sie bei den Grünen und wirkt dort mit an einer Internetstrategie, die in einem digitalen Grundsatzprogramm fixiert werden soll. Sie ist jetzt am Telefon. Frau Weißband, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Wie bewerten Sie denn den Ausstieg von Robert Habeck bei Twitter und Facebook? Natürlich finde ich es schade, aber ich muss sagen, dass ich seine Gründe völlig nachvollziehen kann. Und mir ist es allemal lieber, wenn ein Politiker, der sagt, Twitter liegt mir nicht so, das Medium nicht nutzt, als wenn ein Politiker, der es nicht kann, es nutzt einfach nur, weil alle es machen. Also da habe ich lieber einen nicht twitternden Robert Habeck als ein twitterndes Team Seehofer. Also er benutzt das Medium nicht, das bedeutet, er verzichtet auf publizistische Reichweite. Das ist richtig. Er verzichtet auf publizistische Reichweite. Er verzichtet auch ein Stück weit auf eine direkte Kommunikation. Das ist etwas, auf das ich am Anfang meiner politischen Karriere sehr, sehr viel gesetzt habe und das mir viel gebracht hat. Nun muss man aber auch sagen, erstens, ich bin als Mensch ein anderer. Mir liegt Twitter sehr. Und zweitens, Twitter hat sich auch verändert in den Jahren. Es war früher sehr, sehr gut, als Politiker dieses Medium zu nutzen, nicht nur um eine eigene PR-Maschine zu betreiben, wie es heute viel genutzt wird, sondern auch um ein bisschen so das Ohr an der Erde zu haben, ne? Das Ohr an der Basis, wo die Leute sich unterhalten, um Stimmungen zu spüren. Das ging 2009 sehr gut, das geht 2018 gar nicht mehr, weil die Debatte so verzerrt wird von einer sehr lauten Minderheit, die mit technischen Tricks als Mehrheit erscheint. Wie hat denn diese Veränderung stattgefunden? Das ist ja kein Naturgesetz. Also das waren Menschen, die das so in eine bestimmte Richtung getrieben haben mit ihren Tweets? Ja, es waren Menschen und es war sehr viel politisches Engagement dahinter. Wir sehen Organisationen wie die Kreml-Trolle, die einfach mit Dutzenden Sockenpuppen-Accounts und sozialen Bots unterwegs sind. Wir sehen Netzwerke wie Reconquista Germania, wo sich Nazis organisieren, um absichtlich als ein paar wenige wie eine sehr laute Mehrheit zu erscheinen. Und als Politiker, der es gewöhnt ist, ehrlich in gutem Glauben zu kommunizieren und zu diskutieren, macht einen das sehr schnell sehr fertig. Das ist nicht angemessen. Und wir kennen Robert Habeck aus Schleswig-Holstein als jemanden, der den Menschen sehr genau zuhört. Und um sich diese Eigenschaft zu bewahren, hat er gesagt, ich verzichte auf diese konkrete Kommunikationsform, um mich als Mensch für die anderen Kanäle nicht zu verderben. Und davor habe ich Respekt. Jetzt hat Robert Habeck gesagt, Twitter sei ein hartes Medium, in dem spaltend und polarisierend geredet werde. Was ist denn dran an diesem Vorwurf? Verstehen Sie das? Können Sie das nachvollziehen, Frau Weißband? Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Eine tiefschürfende politische Diskussion kann man auf Twitter nicht führen. Es ist kein demokratisches Medium. Was nicht heißt, dass alle digitalen Medien ungeeignet für demokratische Diskurse sind. Aber Twitter und Facebook gehören definitiv nicht dazu. Und ich hoffe nicht, dass wir in einer Welt leben, in der jeder gezwungen muss, auf bestimmten Plattformen zu kommunizieren, auch wenn es dem eigenen Stil nicht entspricht. Es ist ein sehr hartes Medium. Also muss auch der Parteichef nicht zwingend in den sozialen Medien aktiv sein? Nö, ich denke, die Partei muss zwingend in den sozialen Medien aktiv sein. Dafür hat sie ja aber auch Leute. Der Parteichef muss so kommunizieren, wie es ihm bequem ist und entgegenkommt. Und vor allen Dingen muss er mit der Presse kommunizieren. Und ich bin tatsächlich inzwischen sogar geneigt zu denken, dass ein bisschen Tempo herauszunehmen der Debatte ganz gut tut. Weil wir doch in einer sehr, sehr schnelllebigen Welt jetzt gelandet sind, politisch. Das tragen die Massenmedien durchaus auch mit, die immer neue Schlagzeilen entwickeln aus jedem Versprecher, aus jedem falschen Tweet. Und ich kenne diese Getriebenheit von meinem eigenen Twitter. Auch, dass man nach jeder Talkshow sofort reinschaut, was sagt der Mob. Und vielleicht tut uns das ganz gut, auch mal uns ein bisschen zurückzunehmen. Zurückzunehmen, Askese zu üben, Tempo rausnehmen, wie Sie sagen, Frau Weißband. Das bedeutet auch, komplexe politische Debatten vielleicht wirklich nicht über diese Medien zu führen? Ich habe immer noch gute Erfahrungen, mir zum Beispiel brainstorming-artig Ideen auf Twitter zu holen. Dafür eignet es sich ganz gut. Aber komplexe politische Debatten führe ich da auch nicht mehr. Medienkompetenz heißt immer auch Medienabstinenz. Das heißt, ich muss nicht soziale Netzwerke pauschal meiden. Ich muss sie aber auch nicht immer und für alles benutzen, sondern ich muss als mündiger Mensch entscheiden, was ich wofür einsetze. Würden Sie denn sagen, dass Robert Habeck ein Avantgardist ist, weil er einer der ersten Spitzenpolitiker ist, der auf Twitter und Facebook verzichtet? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube zwar, dass er vielleicht einer der ersten ist und dass da eine kleine Bewegung folgen könnte von Leuten, die sagen, ach Moment, wenn er damit durchkommt, könnte ich es auch probieren. Und das ist auch okay. Robert Habeck hat am Ende auch einen Weckruf an uns alle gesendet, wie wir Debatten führen. Denn was tatsächlich systematisch passiert, das habe ich schon 2012 in meinem Buch geschrieben, ist, dass die Politiker, die am meisten auf die Menschen hören wollen und am meisten mit der Basis kommunizieren wollen, all diesen Dreck, all diese Kritik und Beleidigungen und Morddrohungen ungefiltert abkriegen und dadurch sich verschließen. Und die einzigen, die in diesem Betrieb aktiv und laut bleiben, sind die Politiker, die so eine Teflonschicht haben und an denen alles abprallt. Aber vielleicht wollen wir das ja gar nicht in einer Demokratie. Der Grünen-Chef Robert Habeck verzichtet künftig auf Facebook und Twitter. Marina Weißband war das. Sie arbeitet mit an einem digitalen Grundsatzprogramm der Grünen. Frau Weißband, Dankeschön. Ich danke Ihnen.